Zum ersten Mal findet die Fußball-Weltmeisterschaft in Asien statt. Und zum ersten Mal auch in zwei Ländern gleichzeitig, in Korea und Japan. Vor allem in Japan waren in den zurückliegenden Jahren immer wieder Trainer aus Deutschland aktiv, um dem fernöstlichen Fußball europäische Akzente zu verleihen. Den dienstältesten von ihnen stellt das Feature jetzt in einem Porträt vor. Gambare. Japanische Erfahrungen eines deutschen Fußballtrainers. Von Malte Jaspersen. Ja, mein Name ist Gerd Engels. Zurzeit bin ich Cheftrainer bei Kyoto Purple Sanga in Japan. Ich bin jetzt seit 1990 in Japan und habe mich auf einen Aushang am Schwarzen Brett an der Sporthochschule Köln beworben bei einem kleinen Club. Die haben A, einen Spieler gesucht und B, einen Trainer für ihre Fußballschule. Hoffnung nach Japan gegangen, da hier so ähnlich wie in Deutschland in der dritten Liga oder in der vierten Liga Fußball zu spielen. Hab gedacht, könnte also auch hier Japanisch lernen und dann vielleicht mit dieser Auslandserfahrung dann irgendwo in Deutschland wieder auf Jobsuche gehen. Ich bin dann auf eine Anlage gekommen, die bei uns kein Achtligist hat. Also ein ganz grausamer Platz mit kleineren Maßen zunächst mal, inklusive Tore mit kleineren Maßen als ein normaler Sportplatz. Wie ein Bolzplatz eigentlich. Ne? Dreiviertel Asche, am Rand ein bisschen Rasen. Direkt nebenan, also wirklich keine 2 Meter von der Außenlinie entfernt, ein Bambuswald, wo wahrscheinlich 30 Bälle drin lagen, permanent. Ne? Die man also... Die jungen Spieler mussten da also zuerst mal eine Stunde im Wald nach Bällen suchen. Ne? Also waren schon ganz schlimme Verhältnisse. Ne? Die Kinder, die haben meistens in diesen Pausen, wenn wir denen 5 Minuten Pause oder so gegeben haben, die haben meistens entweder die Fußball in die Hand genommen und geworfen oder hatten immer noch einen Baseball dabei und haben sich dann in der Pause dann mit Baseball spielen unterhalten. Aber ganz interessant, weil die meisten hatten auch Baseballkappen. Da war also Kopfball schon mal nicht angesagt. Seit 1,5 Jahren ist Gerd Engels Cheftrainer in Kyoto. Er hatte die Mannschaft übernommen, als sie unter seinem Vorgänger aus der J1, der japanischen Bundesliga, in die J2, die zweite Liga, abstieg. Zusammen mit 2 deutschen Assistenztrainern kämpft er in der Spielzeit 2001 um die Rückkehr seines Clubs in die J1. Aber auch andere Teams kämpfen, Teams wie Kawasaki Frontale und Shonan Bellmare, Montedio Yamagata und Vegalta Sendai. We are Sanga. Allein schon die Namensgebung ist ja relativ kurios in Japan, ne? Die meisten Clubs haben ja so Erklärungen für ihre Namen, ne? We are Sanga. Also Purple ist klar, die Farbe, die violett oder die purpurfarbene Gruppe. Sanga soll also ein Wort aus Sanskrit, aus der Sanskrit-Sprache sein und Sanga heißt Gruppe. Also die purpurfarbene Gruppe. Da hat also wirklich einer gut drüber nachgedacht, glaube ich. We are Sanga. Fünfunddreißigster Spieltag. Seit Wochen steht Purple Sanga auf Tabellenplatz 1. Heute geht es im Heimspiel gegen Adia Omia. Omia ist ein gefährlicher Aufstiegskonkurrent. Nur 2 Punkte trennen die beiden Mannschaften voneinander. 1:0 für Adia Omia. Ich bin in der Halbzeit ziemlich laut geworden, weil wir hatten uns in der ersten Halbzeit viel vorgenommen. Wir wollten den Gegner vorne schon wirklich früh attackieren. Wir wollten von Anfang an klar machen, hier ist unser Heimspiel, hier ist unser Stadion. Aber haben dann nach einer Standardsituation, nach dem dritten, vierten Klären, dann halt beim fünften Nachschuss ein Tor kassiert. Ne? Wir sind lange Zeit Erster gewesen, jetzt geht es in den Endspurt rein. Da habe ich also heute, oder habe ich beim letzten Spiel wirklich gedacht, heute sind sie vielleicht ein bisschen nervös zum ersten Mal. Ne? Denn wenn wir gewonnen hätten, wären die als Konkurrent quasi ausgeschieden. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir verloren haben, sind die wieder ganz dick im Rennen. Eine Woche später. Sanga im Auswärtsspiel gegen Euter. 27 Sekunden nach dem Anpfiff. Die Fans haben sich noch nicht einmal richtig warm geschrien. Da verwandelt Sangas Torjäger Kudobe eine Kopfballvorlage zum 1:0 für Kyoto. Bis zum Spielende gibt Sanga diese Führung nicht mehr ab. Ja, ich gucke mir jetzt das Spiel an von unserem nächsten Gegner. Also ich habe fast alles geguckt. Ne? Ich muss ein bisschen vorspulen nur. So, das ist unser nächster Gegner, die Weißen. Ja, also die Weißen sind Yokohama FC. Yokohama-Fans verbinden mit dieser Stadt ein Fußballdrama, das als die Flügelslegende Geschichte machte. Nach anderthalb Jahren beim Viertligisten Asino, einem Zwischenspiel auf einer Highschool und dem Erwerb der Trainerlizenz, wurde Engels 1993 vom Club Yokohama Flügels als Assistent unter Vertrag genommen. Der etwas ungewöhnliche Vereinsname leitete sich vom deutschen Wort Flügel ab, dem man noch ein S verpasst hatte, damit es amerikanischer klang. Nomen ist Omen, denn Hauptsponsor war die Fluggesellschaft All Nippon Airways. Leider trugen die Flügels den Club nicht so hoch wie erwartet. Als der Abstieg aus der J1 drohte, feuerte man den Coach und machte Gerd Engels zum Cheftrainer. Engels brachte das Team wieder zurück auf Platz 7, doch plötzlich schlug ein Blitz ein. Völlig unerwartet ließ All Nippon Airways verlautbaren, man schreibe im Fußballgeschäft rote Zahlen und kündigte den Sponsorvertrag. Alle Proteste von Spielern und Fans perlten an der Fluggesellschaft ab wie Wasser. Die Saison war fast beendet, noch aber blieb der Kampf um den prestigeträchtigen Kaiserpokal. Und den wollten sich Engels und sein Team, Sponsor hin, Sponsor her, nicht nehmen lassen. Ihre Fans schrien Ganbare. Strengt euch an. Dann stürmten sie los und spielten sich vor den staunenden Augen der Fußballwelt von Sieg zu Sieg. Am 1. Januar 1999 war die Sensation perfekt. Das nicht mehr existierende Team Yokohama Flügels gewann in Tokios ausverkauftem Olympiastadion den Kaiserpokal. Allgemein wird Fußball in Japan für ein relativ neues Phänomen gehalten. Doch schon 1871 kickten britische Englischlehrer mit ihren japanischen Schülern in Yokohama um die Wette. Ja, come on! 1921 wurde der japanische Fußballverband gegründet. Yamamoto Hiroshi, Sportkommentator des Fernsehsenders NHK. 日本のサッカーの人気が熱くなったのは2つの大きな In der Geschichte unseres Fußballs gibt es zwei Höhepunkte. Einer war die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Mexiko und der andere die Gründung der japanischen Profiliga 1993. Zwar liegt der Nationalsport Baseball weiter in der Zuschauergunst vorn, doch vor allem jüngere Leute zwischen 20 und 30 begeistern sich zunehmend für das Kicken. Der deutsche Fußball war für Japan lange Zeit ein Vorbild. Weil Japan vom deutschen Fußball gelernt hat, wurde es stark. Detmar Kramer hat vor 30 Jahren unseren Fußball völlig verändert. Es gibt auch heute noch viele japanische Spieler, die Kramer wie einen Lehrmeister verehren. Fußballspieler und auch andere Trainer, der Holger Osik war hier. Der ehemalige Assistenztrainer vom Franz Beckenbauer war hier als Trainer bei Uda Vadez. Der Horst Köppel war hier als Trainer von Uda Vadez. Der Lied Basket als Spieler war natürlich die große Zugnummer, vor allem im ersten Jahr. Hat er also auch noch wirklich super gespielt, Tore gemacht, Dribblings, also wie man die Basket kennt. Ne? Und dann war der Guido Buchwald da. Michel Rummenigge war hier auch bei Uda Vadez, der Uwe Bein war bei Uda Vadez, der Ordenewitz war Torschützenkönig in der ersten Liga. In letzter Zeit orientiert man sich eher an anderen Ländern. Es wird mehr über italienischen, spanischen und englischen Fußball berichtet. Heute spielen dort ja auch Japaner, in der Bundesliga dagegen leider nicht. Aber man schätzt bei uns German Damashi sehr hoch, den deutschen Geist im Fußball. Deutscher Fußball ist nicht grandios, nicht schön anzusehen, sondern ein Fußball, der bis zum Letzten kämpft und auf jeden Fall gewinnen will. Deutschland wird bei der Weltmeisterschaft ohne Zweifel einen guten Platz erringen. Allerdings unter einer Bedingung. Wenn Sie diese WM nur als Vorbereitung für 2006 sehen, dann werden Sie nichts schaffen. Die Fußballkultur in Japan ist noch jung. Für uns Fans ist erstmal das Wichtigste, Spaß am Fußball zu haben und die Regeln zu lernen. Es gibt ja noch Leute, die nicht mal wissen, was ein Abseits ist. Hooligans wie die in Europa finde ich zwar scharf, aber sowas geht hier noch nicht. Yoshida Hiroaki, Vorsitzender des Sangha Fanclubs. Ich mag das Ausbuhen nicht. Wenn die Spieler ausgebuht werden, fangen sie an, sich zu ärgern und denken sich, okay, dann können wir ja auch verlieren. Das bringt nichts. Selbst als Sangha abstieg, haben wir nicht gebuht. Da haben wir Ganbare geschrien, strengt euch an. Auf Spielaktionen, klar, Torschüsse und Tore werden natürlich honoriert oder da wird auch darauf entsprechend reagiert. Aber man erlebt doch sehr selten, dass wenn ein Spiel nicht läuft, dass mal gepfiffen wird oder wenn ein Spiel gut läuft, dass mal so richtig die Post abgeht bei den Fans oder überhaupt auf so einzelne Spielphasen entsprechend reagiert wird. Die haben doch zwar interessante Lieder, aber das geht doch so 90 Minuten in einem Trott durch, ohne irgendwie groß sich am Spielverlauf zu orientieren, ne? Das Phänomen Hooligan ist in Japan unbekannt. Deswegen macht man sich in der Vorbereitungsphase der WM Gedanken wegen ausländischer Fans aus einschlägig bekannten Ländern. Dieses Hooligan-Problem, nehme ich an, ist nicht so groß, weil erstens mal Japan Aufenthalt teuer sein wird. Jetzt kommt eh nicht jeder an Karten ran, ob jetzt da wirklich so eine riesen Hooligan-Gemeinde nach hier kommt, wage ich eigentlich zu bezweifeln. Und die Japaner sind ja nicht zimperlich, glaube ich, also was Polizei angeht. Unlängst trainierte man für den Ernstfall. Bereitschaftspolizisten traten an gegen eine wild schreiende Truppe von vermeintlichen Hooligans, die man, der Einfachheit halber, mit englischen Fahnen gekennzeichnet hatte. Die britische Botschaft war not amused. Der Botschafter ließ verlauten, derartige Vorverurteilungen entbehrten jeder sachlichen Grundlage. Ich glaube natürlich, einige japanische Restaurants werden sich natürlich wundern. Auch selbst wenn es keine Hooligans sind, wenn da so 20, 30 Fans in diese Restaurants einfallen, wo man ja in Japan, du weißt ja Bescheid, ne? Du wartest am Eingang und wirst auf den Platz gebracht und die werden dann sofort da durchmarschieren, die werden Bier fordern und also dann, da kommen mit Sicherheit, wird sich der eine oder andere Restaurantbesitzer ein bisschen wundern. Ne? Ursprünglich hatte Engels 2 Jahre bleiben wollen. Inzwischen sind daraus 12 geworden. Dieses Ruhige war wirklich eine sehr, sehr angenehme Sache. Ob man irgendwo ansteht oder irgendwo einkaufen geht oder ob man sich in die Bahn reinzwängt. Da wird man zwar gestoßen, aber dann wird immer noch mal dann Entschuldigung gesagt. Und also waren überhaupt keine Probleme. Überhaupt sich mit einem zu streiten, erschien mir sehr schwer, ne? Und dann stehe ich dann zurück in Düren, im Parkhaus und kam also zurück vom Einkaufen und musste so einen 10-Mark-Schänder einschieben, weil ich kein Kleingeld hatte. Und der 10-Mark-Schänder kam 3-4 Mal raus, den habe ich auch dann 3-4 Mal rumgedreht. Und hinter mir standen höchstens 2 oder 3 Leute, aber der letzte, der hat mich dann dermaßen angeflogen. Mach mal, dass du an die Kasse kommst, lässt du dir Kleingeld geben. Also diese Ungeduld nach 4-mal umdrehen des 10-Mark-Scheines, also da habe ich gedacht, da bist du wieder in Büro. Nein! Das Pensum in der zweiten Liga ist hart. Die 12 Mannschaften müssen insgesamt 4-mal gegeneinander antreten. Das sind 44 Spiele, manchmal 2 in einer Woche. Tabellenerster und Zweiter steigen auf in die J1, während deren Schlusslichter absteigen. Am 38. Spieltag klappt es gegen Kofu wie am Schnürchen. Mit einer halsbrecherischen Grätsche, nach der er auf einer Bahre vom Platz getragen wird, erzielt Nakamura das 1:0. Torjäger Kudobe setzt noch ein Sahnehäubchen drauf. 2:0. Der Aufstieg ist wieder einen Schritt näher gerückt. Gerd ist außergewöhnlich gut im Umgang mit jungen Spielern. Seine logische Erklärungsweise hilft ihnen sehr, seine Taktik zu verstehen. Außerdem ist er vom Typ her kein Trainer, der sich für wichtiger als die Spieler hält. Er geht auf sie zu und auf sie ein. Dieses Feedback ist wichtig für die Japaner. Die sind gewöhnt in diesen Highschool-Mannschaften, die stehen in der Schlange und spielen dann Doppelpassschuss, Doppelpassschuss, Doppelpassschuss. Und der Trainer hat einfach nicht die Zeit, einer dieser negativen Aspekte, weil die Gruppen sehr groß sind, jeden einzelnen Spieler zu korrigieren. Die machen das Ganze durch Wiederholung. Und die sind überhaupt nicht gewöhnt, dass es so ein bisschen in einer im Nacken hängt und eine einzelne Aktion kritisiert. Dieses Kritiküben gehört nicht so unbedingt zur Kultur. Kritiküben oder Nein sagen oder das war nicht gut oder das war Mist. Diese Aussagen hat man eigentlich nie von Japanern. Nein, so machen wir es nicht. Da wird immer gesagt, das war vielleicht nicht schlecht, aber vielleicht könnte man doch so machen oder so. Aber ich habe zum Beispiel Trainingsmaterial bestellt, eine Mauer, eine neue Mauer, also zum Freistoßschießen, eine Mauer. Und dann hat mir unser Manager dann gesagt, er hätte mit seinem Vorgesetzten gesprochen und er hätte gesagt, wahrscheinlich können wir die Mauer nicht kaufen. Ne? Und dann habe ich diesen Manager gefragt, ja, was heißt wahrscheinlich? Ich habe doch ganz klar gesagt, wir bräuchten eine Mauer. Kauft man die jetzt oder kauft man die nicht? Und dann hat er gesagt, ja, wahrscheinlich können wir sie nicht kaufen. Ahua! Ahua! Und dann habe ich dann gefragt, ja oder nein? Und dann sagt er dann, nee, wahrscheinlich ist im nächsten Jahr. Ne? Bei uns wird einer sagen, die Mauer ist dieses Jahr nicht mehr im Etat, Ende. Aber hier heißt es immer zuerst mal, nee, das ist schwierig oder vielleicht. Und heißt aber dann im Klartext nein. Ne? Und ich mache mir immer einen Spaß draus. Immer wenn ich vielleicht höre, frage ich immer sofort ja oder nein. Und dann kommen dann die konkreten Aussagen nach einer Zeit. Ne? Ist interessant. Und unsere Jungs, die fallen immer noch drauf rein. Die hören vielleicht und haben noch Hoffnung. Unsere Jungs, das sind Konditionstrainer Jan Schetziner und Michael Weiß, der die Satellites trainiert, das Nachwuchsteam von Purple Sangha. Ja, so eine Mama, komm, so eine Mama. Hier, egal, mein Boy, ja, was ich eigentlich ganz angenehm finde, ist, dass dieser Team-Spirit, dass diese Distanz zwischen etablierten Spielern und jungen Spielern hier überhaupt nicht gegeben ist. Also die ziehen sich alle im gleichen Lockerroom um, die sind alle zusammen, die sind befreundet. Und in Deutschland ist es eher so, dass man sich also strikter hochdienen muss. Was ich nicht so gut finde, diese systematische, minutiös, akribisch genau geplante Ablauf lässt nicht so viel Freiheit für Kreativität und Spontanität. Das ist eigentlich das Problem, was am meisten hier offenkundig ist. Durch das genaue Vorgeben von genauen Maßgaben wird das freie Spiel, das sich durch das Spiel selbst entwickeln, tritt ein bisschen in den Hintergrund. Und hier wird eigentlich von japanischen Coaches wird mehr oder weniger starres System vorgegeben, zwingend. Ja, klappt von hier zum Handwerk. Ne? Wir verteilen jetzt hier Pamphlete für unsere letzten Heimspiele. Weil wir haben, obwohl wir erster sind, ein Zuschauerproblem. Wir haben einfach zu wenig Zuschauer und jetzt versuchen wir ein bisschen aktiv auf die Zuschauer. Ein bisschen aktiv auf die Zuschauer zuzugehen. Wir sind jetzt hier im Moment im Bahnhof. Originalton, Kyoto, Eki. Ja, mal gucken, ne? Wie die Reaktion sein wird. Ob ein paar mehr kommen. Ich glaube auch von Ausländern grundsätzlich, die wissen nicht, dass wir von Kyoto Sangha sind oder ich nicht. Die Leute, die einen kennen, die kommen direkt. Die sofort, Kamera ne? sehen, die kommen sofort. Die einen nicht kennen, die denken, die kriegen von einem Ausländer jetzt nochmal in die Hand gedrückt, was sie eh nicht lesen können. Ne? Also ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Ich nehme an, die Spieler tun sich etwas leichter. Der Zuschauerdurchschnitt in der zweiten Liga liegt bei etwa 5.000. In Kyoto findet aber deutlich weniger Publikum den Weg ins Stadion. Das hat damit zu tun, dass die alte Kaiserstadt traditionell gegenüber modernen Dingen fremdelt, aber auch mit dem Spielort. Wir haben nun mal ein Stadion mit wenig Komfort, dann relativ wetteranfällig, also Wind, Kälte, weil kein vernünftiges Dach ist, weil keine vernünftigen Mauern drumherum sind. Dann kommt dazu die Laufbahn, da geht auch einiges an Atmosphäre verloren. Also Kano Sangha ist da so ein bisschen im Zugzwang, was Stadion angeht. Ne? Okay, ja, läuft ein bisschen besser. Ne? Komm nach für die zwei, gehe ich erstmal. Die Clubs an den Austragungsorten der Weltmeisterschaft spielen unter ganz anderen Bedingungen. Die Stadien der insgesamt 10 Spielstätten wurden komplett rund erneuert oder ganz neu gebaut. Geld spielte keine Rolle und die neuen Stadien lassen keine Wünsche offen. Vielleicht besser fast keine Wünsche. Und dann muss ich sagen, wir haben in Niigata gespielt, auch in einem WM-Stadion, jetzt auch vor kurzem. Auch ein sehr, sehr schönes Stadion, aber dieses Stadion liegt mitten in der, ja, in Feldern. Ne? Also da muss man ein bisschen gucken, ein bisschen Atmosphäre schaffen in der Nähe der Stadien, denke ich. Also Atmosphäre, nicht jetzt unbedingt Kneipen, aber so ein paar Restaurants oder ein paar Plätze, wo man sich aufenthalten kann, da kann man sich nochmal aufenthalten. Nur wirklich in nächster Nähe des Stadions, da da ist also, da sind auch im Stall natürlich auch Restaurants und da sind auch ein paar Bänke und asphaltiert, aber jetzt 50 Meter weiter stehst du im Feld drin. Da ist nichts, da ist kein Restaurant, keine Kneipe, da ist gar nichts. Ne? Torjäger Kudo Beteduaki kam im Jahr 2000 zu Sanga. Hier begegnete er das erste Mal deutschen Trainern. Deutscher Stil im Fußball sieht für mich so aus. Jeder hat seine eigene Aufgabe. Stürmer, Mittelfeldspieler, Verteidiger. Jeder trägt seine eigene Verantwortung. Das gefällt mir. Japaner übernehmen nicht so gern Verantwortung. Die erledigen lieber nur die Aufgaben, die ihnen der Trainer stellt. Die Deutschen bekommen natürlich auch Anweisungen, aber in diesem Rahmen entscheiden sie dann auch selbst. Als Kudobe begriffen hatte, woher der Wind weht, entwickelte er in kurzer Zeit außerordentliche Fähigkeiten. Jetzt, in seiner zweiten Profisaison, hat er sich zum Stammspieler gemausert und steht in der Torschützenliste der J2 an zweiter Stelle. Kudobe! 39. Spieltag. Heimderby gegen Tosu. Kopfball von Kudobe. Eins zu null. Mit einem genialen Fallrückzieher baut Kudobe die Führung aus. 2-0. Böse Zungen behaupten, Japans schlechtes Abschneiden bei der letzten Weltmeisterschaft habe auch damit zu tun gehabt, dass die Stürmer vor dem Tor den Ball zur Sicherheit lieber noch einmal abgaben, als selbst die Verantwortung für einen riskanten Schuss zu übernehmen. Klar, in Japan ist die Gruppe das Allerwichtigste. Ne? Und wenn du kennst auch dieses Sprichwort, wenn ein Nagel aus dem Brett vorsteht, da muss man ihn reinkloppen. Also der Nagel muss wieder in die Gruppe zurück. Ne? Und die ganzen Spieler, auch diese Jugendmannschaft, diese Schulmannschaft, die ich vorhin erwähnt habe, die arbeiten in Riesengruppen und möglichst muss sich jeder gruppenkonform verhalten. Ne? Ich meine, da passen schon mal zunächst die schwarzen Haare dazu, die jeder hat. Ne? Und die haben schon mal nicht gerne, wenn sie die Haare, was in letzter Zeit sehr häufig ist, die Haare blond färbt oder braun färbt. Jeder soll möglichst in der Gruppe unauffällig leben, für die Gruppe, mit der Gruppe, in der Gruppe leben. Ne? Wenn sie erstmal daran gewöhnt sind, im Mittelpunkt zu stehen und dass sich jeder freut, wenn sie Tore machen, dann gefällt ihnen die Sache, glaube ich, auch. Diese Hemmschwelle wirklich bewusst durch auch ein bisschen durch Aggressivität, durch Eigeninitiative aus der Gruppe rauszugehen, die Hemmschwelle muss überschritten werden. Ne? Für mich ist ganz wichtig, die Spieler dahin zu bringen, zunächst mal selber gewinnen wollen, selber vernünftig trainieren. Okay. 40. Spieltag. Noch 3 Wochen bis zum Saisonende. Heimspiel gegen den Tabellendritten Montedio Yamagata. Ein Spitzenspiel heute, ganz klar. Wir sind 4 Punkte vor. Wenn wir gewinnen, sind die weg, da bin ich sicher. Ja, ich glaube, wir haben ein ganz gutes Spiel gemacht, beide Mannschaften. Nach Verlängerung 0-0 bedeutet immer, dass beide Mannschaften sehr, sehr konzentriert gespielt haben, defensiv vor allen Dingen sehr konzentriert gespielt haben. Vom Fußballerischen her, vom Spielerischen her, überhaupt vom Spielverlauf her, sollte diese Leistung uns heute Selbstvertrauen geben. Wir haben konzentriert gespielt, waren die bessere Mannschaft, haben leider versäumt, aus unserer Überlegenheit zumindest ein Tor zu machen. Frage, ob dieser eine Punkt ausreicht. Sanga war schon in die Zielgerade eingebogen, aber jetzt ist der Aufstieg wieder völlig offen. Ja! Letztes Jahr, vorletztes Jahr ist immer über Kyoto gesagt worden, wäre eine ruhige Mannschaft. Also in diesem nicht aggressiven Japan noch eine ruhige Mannschaft. Also kannst du dir vorstellen, was man hier rauskitzeln muss. Ne? Hey, nice ball! Nice. Muss nicht sein, dass man sich jedes Training prügelt. Aber im Sport, wenn du gewinnen willst, musst du halt aggressiv sein. Das ist genau selber, als wenn der irgendein Geld wegnimmt. Ja, die Rivalitäten sind da, aber die werden runtergeschluckt, die werden nicht so, das wird dem Trainer nicht so gezeigt. Ne? So, ich zeige mich oder ich engagiere mich gerade gegen meinen Rivalen besonders. Oder gerade wenn ich auf der Kippe stehe, dann lege ich nochmal eine Schaufel drauf, dann mache ich im Training ein bisschen mehr. Dieses Plus Alpha eben, ne? In dem Moment, wo wichtig ist, nochmal ein bisschen mehr Gas zu geben, ne? ファープルサンガはチーム内の競争はすごいあると思いますね。 In der Mannschaft gibt es eine Riesenkonkurrenz. Im Training treten wir uns schon ziemlich in die Beine, denn jeder will beim nächsten Spiel dabei sein. だけど、まあやっぱりチームとしてね、あの、このリーグ44試合って多いから。Aber wir sind ja auch eine Mannschaft. Wenn sich einer die Knochen bricht und 3-4 Monate nicht antreten kann, ist das ziemlich hart. Deswegen passen wir schon auf, dass wir uns gegenseitig nicht verletzen. Aber ich glaube, alle haben wohl den gleichen Gedanken. Wenn sich mein Rivale verletzt, dann kann ich spielen. Zum ersten Mal wird die Weltmeisterschaft parallel in zwei Ländern veranstaltet, in Japan und Korea. Rundherum ist keiner zufrieden von den Japanern, wahrscheinlich auch nicht von den Koreanern, aber die Koreaner kann ich also nicht beurteilen, was die dazu sagen. Ne? Aber also viele sind nicht 100% zufrieden, aber auf der anderen Seite war ihnen dann lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Das Verhältnis zwischen beiden Ländern ist, zumindest auf offizieller Ebene, gespannt. Die japanische Kolonialherrschaft und Gräueltaten während des Krieges, die bis heute von Tokio geleugnet werden, belasten die Beziehungen. Bis vor kurzem noch war der Import japanischer Popmusik und Filme nach Korea verboten. Das ist kritisch natürlich, ne? Korea-Japan ist immer ein kritisches Verhältnis, aber du weißt ja selbst, wir haben zwei Koreaner in der Mannschaft, die Jungs haben untereinander überhaupt keine Probleme. Das ist ja eine der Sachen, die im Sport, also die den Sport auch so wichtig machen, jetzt mal abgesehen vom Profisport, ne? Die Jungs kommen hier zusammen und haben null Probleme, ne? Aber auf höherer Ebene, da sind auf einmal Probleme, ne? mit diesen Textbüchern, Schulbüchern, mit dieser Geschichtsverläufen der Japaner und so weiter. Während der Bewerbung um die Austragung der WM kämpften beide Länder mit harten Bandagen. Man warf sich gegenseitig Korruption und Betrug vor. Auch unter dem Eindruck, dass wohl keines der beiden Länder allein in der Lage sei, eine solche Veranstaltung zu bewältigen, entschied die FIFA salomonisch, dass beide Länder den Zuschlag bekommen. Offiziell bekundete man Freude, um dann aber gleich wieder aneinander zu geraten. Entgegen der Vereinbarung setzte Japan in offiziellen WM-Publikationen seinen Landesnamen vor den Koreas. Erst nach einem Machtwort der FIFA war man bereit, sich zu fügen. Als im Sommer 2001 die japanische Regierung ein Schulbuch genehmigte, das nach Aussage des Autorenteams die neuere japanische Geschichte positiver darstellen, sprich schön färben sollte, platzte den Koreanern vollends der Kragen. Man fror die offiziellen Kontakte ein, bestellte den Botschafter ein und wütende Demonstranten verbrannten in Seoul japanische Fahnen. Erst als sich herausstellte, dass nur 1% der japanischen Schulen dieses Buch verwenden wollen, glätteten sich die Wogen wieder. Es ist das erste Mal, dass die WM in zwei Ländern ausgetragen wird. Und ich glaube, das ist eine gute Sache. Kajiwara Makoto ist Sportreporter beim Kyotoer Fernsehsender KBS. Es gibt diese Verletzungen aus dem Krieg und vieles ist noch unausgesprochen. Zwar bessert sich unser Verhältnis langsam, aber da bleibt noch viel zu tun. Es wird in der Welt einen Eindruck hinterlassen, dass sich unsere Länder, die sich während des Krieges so viele Wunden zugefügt haben, nun bemühen, dieses Fest zu einem Erfolg werden zu lassen. So wird die erste Weltmeisterschaft des 21. Jahrhunderts als Symbol des Friedens eine große Bedeutung haben. Ich freue mich total auf die WM und dass Fußballer aus der ganzen Welt herkommen. Die Stile der einzelnen Länder sind ja sehr unterschiedlich. Manche sind stark im Angriff, andere in der Verteidigung. So kann ich alle möglichen Arten von Fußball sehen. Außerdem finde ich die Spieler cool. Das Match ist hart. Erst in der Verlängerung kann Sanga mit Mühe das 3:2 erzielen. Der gefährlichste Konkurrent hat an diesem Tag Sanga überholt. Kyoto findet sich das erste Mal seit 11 Wochen auf Platz 2 wieder. Für unser Management ist unser Aufstieg bei diesem Spielermaterial normal. Wir denken wieder anders. Wir vergleichen noch mit anderen Clubs und sehen uns unter den 4-5 Favoriten. Die Presse hat uns vor der Saison überhaupt nicht als Top-Favorit eingestuft, als Absteiger, eben weil wir diese Abgänge hatten. Dieses Selbstverständnis, mit dem dieses, unser Management uns als Top-Favoriten sieht, dieses Selbstverständnis erzeugt Druck, der mir absolut nicht gefällt. Der Mann hinter Kyoto Purple Sanga heißt Inamori Kazuo. Ja, unser Hauptsponsor ist Kyocera, aber das heißt Hauptsponsor ist eigentlich der Besitzer. Also kann fast nicht sagen, Hauptsponsor ist unser Besitzer. Also wenn der aufhört, dann ist Kyoto auch fertig. Der große Boss, einer der Wirtschaftsbosse in Japan, der dadurch vor allen Dingen großen Respekt genießt, weil er nicht nur durch Geschäftstüchtigkeit reich geworden ist, sondern weil er mit nichts angefangen hat und eine Philosophie dahinter steht. Inamori ist Gründer der Firma Kyocera, eines weltführenden Feinkeramik- und Halbleiterherstellers, daneben einer der reichsten Männer Japans und Fußballfan. Ja, da kommt dazu. Ne? Also, das sind, glaube ich, immer die Härtefälle für einen Trainer, ne? Wenn der Boss auch im Fußball, ich sag jetzt mal ganz flapsig, mitreden möchte. Aber okay, da die Sachen gibt es überall. Man muss halt sehen, dass man sich da nicht verbiegen lässt. Ne? Kyocera. Vor allen Dingen am Anfang hat keine Mannschaft ihren einen Stil gehabt. Ne? Und er will jetzt, sagen wir mal, vom Mannschaftsbild her, er will eine junge Mannschaft haben. Und das finde ich sehr gut. Er will eine Mannschaft haben, die sich auf dem Platz vernünftig verhält, aber auch außerhalb vernünftig verhält. Oder er will Trainer haben, die Spieler nicht nur als Spieler erziehen, sondern auch als Menschen erziehen. Man hat natürlich die Aufgabe, hier jeden Einzelnen zu formen und zu fördern und besser zu machen. Ne? Aber ich kann auch aus einem Volkswagen keinen Porsche machen. Ne? Und er meint ein bisschen, glaube ich, wenn man mehr arbeitet, wenn man eine Stunde länger trainiert, dann kommt man zumindest dem Porsche einigermaßen nahe. Ne? Und so von der Einstellung her finde ich das okay, aber gerade im Profisport gibt es ja auch eine Trainingslehre. Also ich kann nicht sagen, wenn ich eine Stunde trainiere, habe ich den Effekt, und wenn ich 3 Stunden trainiere, habe ich den Effekt mal 3. Das stimmt einfach nicht. Dann habe ich, je nachdem, den Effekt geteilt durch 3, weil ich kaputt bin am nächsten Tag. Also da muss man höllisch aufpassen, da die Balance zu finden. Der 42. Spieltag. Noch 12 Tage bis zum Saisonende. Sanga tritt an gegen Kawasaki Frontale. Für Kawasaki ist die Saison gelaufen. Tabellenplatz 8. Nach oben ist nichts mehr zu holen, nach unten aber auch nichts zu verlieren, denn aus der J2 gibt es keinen Abstieg. Das Engels-Team trifft auf eine entspannte Mannschaft, die sich an den Versuch macht, Sanga von den Beinen zu holen. Krobe, für Sanga. Seitenwechsel. Komm du. Ja, mach's allein. Nur du machst es. Azda, ganz klar Azda. In der 90. Minute verfehlt Mittelfeldspieler Azda beim Klären den Ball und verursacht einen gegnerischen Eckstoß. Ja, der Azda ist natürlich... etwas anders als die anderen Spieler. Also ist schon eine Persönlichkeit, aber hat auch seinen eigenen Kopf. Er ist nicht leicht zu führen. Ne? Aber das sind ja oft Spieler, die dieses gewisse Etwas haben auch dann im Negativen halt dieses gewisse Etwas. Azda Makoto des. Mein Name ist Azda Makoto. Ich bin ein Attacker des. Pro heute 3年目 nan desu kedo. Ma yatto 3年目 de. Ich bin im 3. Jahr Profi, immer bei Sanga. Ich will auch hier bleiben, denn es dauert 1 bis 2 Jahre, bis die Leute mit mir klarkommen. Menschliche Beziehungen sind halt schwer. Die Leitung und das Management von Sanga, die verstehen mich. Sagen wir mal so, es ist halb und halb. Die eine Hälfte mag mich, die andere Hälfte hasst mich. Also ein extrem wichtiger Spieler, der halt Spiele entscheiden kann. Entweder durch Tore oder eben durch seine super Vorlagen. Er schießt die Ecken, schießt die Freistöße. Also ich glaube, und da muss man natürlich manchmal ein bisschen die Augen zudrücken, aber manchmal muss man auch die Konfrontation suchen. Ne? Immer wenn der nicht spielte, war er wieder demotiviert und ist dann so ein bisschen halbherzig da rumgetornt mit der Hände in der Tasche und so weiter. Und dann habe ich ihm dann auch mal gesagt, wenn du deine Hände suchst, die sind in der Tasche während des Trainings mal. Ne? Da guckt er mich an. Ist natürlich für Japaner nicht so ein Scherz wie für uns. Ne? So was kennen die ja nicht, solche Aussprüche im Prinzip. Ne? Und da guckt er mich an, ja, und dann sag ich, was soll das? Du benimmst dich hier wie der Stojkovic, aber du spielst nicht so wie der Stojkovic, das ist dein Problem. Ne? Also wir können solche Stadien können wir einfach nicht akzeptieren. Ja, dann bin ich weg nächstes Jahr und solche Sprüche. Ne? Da sag ich, komm durch dich und denk mal drüber nach und sprechen wir morgen nochmal. Und dann kam er dann am nächsten Tag und sagt, Trainer, Giulio. Ja, sag ich, komm, trainier. Japanische Trainer mag ich nicht besonders. Mit Gerd ist das einfacher. Man brüllt sich an, danach redet man und dann ist die Sache erledigt. Das finde ich gut. ご覧のように前半後半を終了して2対2の同点ですので、これから休憩を挟んで V ゴール方式の延長戦を行います。 Die reguläre Spielzeit gegen Kawasaki endet 2:2. Was anfangs wie ein leichter Sieg schien, hat sich zu einer brenzligen Situation entwickelt. Verliert Sanga heute, ist der Aufstieg in Gefahr. Dann beginnt die Verlängerung. Ganz am Anfang, als ich in Japan war, habe ich mich auch gewundert über dieses V-Goal oder Golden Goal, über die Verlängerung. Und da hat man mir damals schon gesagt, wir Japaner oder die Japaner, die haben gerne Sportarten, die entschieden werden. Also unentschieden gefällt dem Japaner nicht. Ecke für Sanga. Azta macht seine schlappe Wett, liefert eine präzise Vorlage und Noguchi, Kyotos dienstältester Spieler, dessen Stärke in allem, nur nicht im Kopfball liegt, köpft an einem völlig überraschten Torwart vorbei in die linke Ecke. Ja. Drei zu zwei. Sieg. Und noch einmal helfen die Fußballgötter. Sangas direkter Konkurrent hat am gleichen Tag 0:3 verloren. Dank dessen kann Sanga nun doch noch hoffen, Meister zu werden. Ja, ein Wahnsinnsspiel. Ich werde jetzt im Bus schon mit den Spielern reden, also vor allen reden, dass die Sache heute abgehakt wird, dass die Spieler sich dann ohne an das heutige Spiel noch groß zu denken, dass die Spieler sich dann auf das nächste Spiel vorbereiten können. Ne? Und dann wird es ernst. Das vorletzte Spiel der Saison. Auswärts. Strömender Regen, Kälte. Der Gegner, Shonan Belmade, steht zwar abgeschlagen auf Tabellenplatz 7, tritt aber äußerst aggressiv auf und ist entschlossen, Sangas Aufstieg um jeden Preis zu verhindern. Shonan geht mit 1:0 in Führung. Sanga schafft den Ausgleich. 1:1. 90 Minuten. Die reguläre Spielzeit ist um. Der Schiedsrichter lässt nachspielen. Wir haben schon 80% Wir waren überzeugt, dass sie in die Verlängerung müssen und da schießt Tsujimoto mit einem Kopfball das Siegestor. Und nachdem er es geschossen hat, da rennt er nicht zu seinen Mannschaftskameraden, nicht zum Trainer, nein, er rennt zu den Fans, die angereist sind. Die Hände in Siegerpose im strömenden Regen. Ich war fertig. Ich konnte nur noch seinen Namen sagen. Es war mir etwas peinlich, denn als Kommentator muss ich ja eigentlich cool bleiben, aber ich war so aufgeregt. Ich habe mich gefreut, als wenn es mein eigenes Tor gewesen wäre. Ich Bayern 昇格が確実! 90分勝利! Und dann kommt das Überraschungsgeschenk. Wenige Sekunden nach Spielende hört die Mannschaft, dass ein Mitkonkurrent es nur zu einem 0:0 gebracht hatte. Das bedeutet, mit diesem Sieg hat Sanga den Aufstieg in die J1 entschieden. Gerd Engels, Jan Schätziner und Michael Weiß haben es geschafft. Und dann sind wir natürlich da abgegangen und haben nur gejubelt, ne? Das ist klar. Ne? Das war schon eine tolle Sache. Also von der Dramaturgie fast so ähnlich wie Bayern in Hamburg, die auch in der letzten Sekunde diesen indirekten Freistoß verwandelt haben. Ne? Das war schon toll. Ne? Das letzte Spiel der Saison, das Meisterschaftsderby gegen Sendai, geht dann leider mit 0:1 daneben. Doch Tabellenplatz 2 ist, gemessen am Aufstieg in die J1, nichts als ein kleiner Schönheitsfehler. Das war ein bisschen schade. Ich hätte mich gefreut, wenn sie auch noch das letzte Spiel gewonnen hätten. Jetzt erwarte ich aber auch, dass sie sich in der J1 ranhalten. Ja, natürlich ist es ne. Im letzten Jahr, als sie abstiegen, hatte ich komplett den Mut verloren. Vielleicht war deswegen jetzt die Freude, dass sie wieder aufstiegen, besonders stark. Letztes Jahr war eine schlimme Spielzeit, aber dieses Jahr war toll. Ich bitte um Aufmerksamkeit für ein Grußwort von Trainer Gerd Engels. 44 Spiele waren eine lange Zeit. Sie, die Fans, haben in guten und in schlechten Zeiten an uns geglaubt. Dafür möchte ich mich bedanken. Zu heute kann ich nur sagen, sorry. Gambare. Japanische Erfahrungen eines deutschen Fußballtrainers von Malte Jaspersen. Mit Gerd Engels, Fujimura Hirokazu, Kajiwara Makoto, Jan Schätziner, Michael Weiß, Yamamoto Hiroshi, Yoshida Hiroaki und den Spielern von Kyoto Purple Sanga. Es sprachen Dietmar König, Tobias Persil und Annette Winkler. Regie Malte Jaspersen. Redaktion Ursula Voss. Eine Gemeinschaftsproduktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Bayerischen und dem Westdeutschen Rundfunk 2002.